1921. Demonstrationen gegen die Teuerung. Die Demonstranten stürmen und zerstören Orte, wo sich die Reichen treffen, zum Beispiel das Casino am Schwarzenbergplatz und das Café Sacher.